Je bunter die Mischung, desto klarer müssen die Regeln sein. Das ist die Erfahrung des Neuköllner Bürgermeisters. Sein ehemaliger Amtskollege in Rotterdam hatte diese Erkenntnis ebenfalls gewonnen und konsequent umgesetzt. Zitat: Wir haben Rotterdam für alle Rotterdamer Block für Block, Straße für Straße zurückerobert. Zitat Ende. In Holland gewähren die Gemeinden das Niederlassungsrecht. Dieses kann aber auch entzogen werden. Familien, die sich schlecht benehmen, können so zum Umzug gezwungen werden. In der nächsten Gemeinde benehmen sie sich meist besser. Burka-Trägerinnen wird in Holland die Sozialhilfe entzogen mit dem Argument, dass sie so nicht am Arbeitsmarkt vermittlungsfähig seien. Es ist sehr schwer, die migrantische Bevölkerung auch nur statistisch richtig zu erfassen. Es gibt viel Betrug. Bei der Versendung der Lohnsteuerkarten wurden allein in Neukölln 10.000 Scheinadressen entdeckt. Auf eine Einzimmerwohnung in Köln entfielen 60 Adressen. Nach heutigem Melderecht kann ja jeder jede Adresse angeben, ohne dass dies überprüft wird. Ein schwunghafter Handel wird in Neukölln mit den Chipkarten der AOK getrieben. Auf einer Karte werden oft ganz unterschiedliche Leute behandelt, häufig Illegale aus den Heimatorten der migrantischen Familien. Die AOK zeigte sich bisher nicht daran interessiert, mit der Begründung, es werde ja sowieso nur eine Quartalspauschale an die Ärzte gezahlt. Dass der Betrug der Migranten den Kostendruck im System erhöht und die Leistungen für die echten Beitragszahler einschränkt, scheint die Berliner AOK nicht zu interessieren. Darüber hinaus gibt es in den Apotheken Neuköllns auffällige Medikamentenabflüsse. Hier werden in großen Mengen Rezepte für oft sehr teure Medikamente vorgelegt. Die Arzneien gehen dann in die Heimatdörfer der Migranten. Erheblichen Missbrauch treiben die Migranten auch mit den Minijobs. Viele arbeiten viel mehr als die bei Transferbezug zulässigen 10 Stunden. Niemand kann die Einhaltung der Stundenbegrenzung kontrollieren. Wenn der Zoll auf Baustellen prüft, zeigen die Migranten ihre Sozialversicherungskarte vor und behaupten, innerhalb der zulässigen 10 Wochenstunden zu arbeiten. Der steuerfreie Minijob treibt die Beschäftigungsstatistik nach oben, weil mehr Menschen Arbeit erhalten. Reguläre Jobs werden von den Firmen aufgesplittet. Dies ist ein Massenphänomen. Im Endeffekt erfolgt die Gehaltszahlung zulasten des Steuerzahlers. Die Intensivtäter verbreiten auf den Straßen Neuköllns Angst und Schrecken und sind schlechte Vorbilder. Sie stellen nur 1 Promille der Bevölkerung, begehen aber 20% aller Straftaten in Berlin. Heute verstreichen zwischen der Straftat eines Jugendlichen und dem Arrest 9 bis 12 Monate. Eine Renaissance der Ordnungsprinzipien ist dringend nötig. Alles, was nicht mit Strafe belegt ist, wird von den muslimischen Migranten als Schwäche ausgelegt. Über Bewährungsstrafen lachen sie nur. Da sie keine bürgerlichen Lebensziele haben, von Hartz IV und Schwarzarbeit leben, ist ihnen ihr polizeiliches Führungszeugnis völlig gleichgültig. In bildungsfernen migrantischen Familien wird Knast nicht als ehrenrührig angesehen. Bei der Unterstützung der Familie des Gefangenen zeigt sich, wie sehr der Clan zusammenhält. Die Gewalt der jugendlichen Gangs richtet sich nicht nur gegen Deutsche. Eine türkische Geschäftsfrau erklärt beim Firmenbesuch ganz freimütig: Herr Bürgermeister, wenn es dunkel ist, fahre ich nicht mehr durch die Sonnenallee. Vor den Arabern habe ich Angst. Der Neuköllner Bürgermeister besucht immer wieder den Unterricht in Schulen seines Bezirks. Seine Erkenntnis: Zwischen gleichen Klassenstufen liegen Welten. Etwa 20% der Kinder in Neukölln sprechen bei der Einschulung gar kein oder nur ganz schlecht Deutsch. Weitere 30% verfügen nur über einen eingeschränkten, äußerst einfachen Wortschatz. Von den unter 25-Jährigen, die im Jobcenter betreut werden, sind 90% ohne weitere Nachqualifikation objektiv nicht in den Arbeitsmarkt integrierbar.